Teil 7. Übung 3. Petra schreibt einen Brief an Alexander. Sie berichtet über ihre Heimatstadt München. Hören Sie den Text und beantworten Sie dann die Fragen. München ist die Hauptstadt von Bayern. Die Stadt liegt an der Isar. Das Wahrzeichen von München ist die Frauenkirche, ein großer und schöner Dom. In der Mitte von München sind auch der Marienplatz und das Rathaus. In der Nähe vom Marienplatz ist der Viktualienmarkt. Dort gibt es Delikatessen aus allen Ländern. Obst, zum Beispiel Ananas, Aprikosen, Bananen. Gemüse, zum Beispiel Tomaten, Gurken, Kartoffeln. Fisch, zum Beispiel Karpfen, Sprotten, Krabben, Kaviar. Fleisch, Wein, Cognac und vieles andere. Die Kaufinger Straße und die Neuhauser Straße sind wichtige Einkaufsstraßen. Hier gibt es große Kaufhäuser, zum Beispiel Karstadt, Hertie und Kaufhof. München ist ein Kulturzentrum, denn es gibt auch viele Museen, 2 Universitäten, viele Hochschulen und Institute. München ist auch eine grüne Stadt, denn es gibt sehr viele Parks.